Hallöchen, zurück sind wir im Studio hier in Teresina in Brasilien. Und wir haben gesagt, wir machen weiter. Bitte, womit machen wir weiter? Wir machen damit weiter, darüber nachzudenken, worüber wir reden, dass wir auf unsere Worte achten. Genau. Und was alles damit zusammenhängt. Genau, und ich habe gesagt, mir gefällt dieser Gedanke, nämlich, es geschieht nichts Schlimmes, wenn ich ehrlich bin mir gegenüber. Mhm. Und den Ist-Zustand ehrlich anschaue. Und wisst ihr, ich sage seit vielen Jahren, sage ich diese Aussage oder so eine ähnliche Aussage, es ist sehr, sehr schwer oder eines der wirklich schweren Dinge für Christen, ehrlich sein gegenüber dem eigenen Herzenszustand. Wir Christen haben, was weiß ich, für Theologien entwickelt und Doktrinen entwickelt, die den Unglauben unseres Herzens entschuldigen. Der Herr hat ihn genommen, der Herr wollte es nicht, es war nicht der Wille Gottes, ihn zu heilen. Was haben wir doch alles für Theologien entwickelt, für die es biblisch keine Basis gibt? Anstatt ehrlich zu sein und zu sagen, in meinem Herzen war Unglauben, darum habe ich das Wunder nicht erlebt. Da gab es eine Geschichte mit Bethel von, ich weiß nicht, ob du diese Sache kennst, von Bethel von Bill Johnson. Und das mit dem Kind? Mit dem Kind. Mhm. Ich liebe diese Geschichte und ich schätze auch sehr, was Gott durch Bethel tut. Und das will ich wirklich schätzen und ehren. Da haben sie vor, ich glaube, 2 Jahren vielleicht oder 3 Jahren, vor einiger Zeit, war ein Baby und das gestorben ist oder totgeboren ist oder irgend sowas, glaube ich. Ja, irgendwie so. Irgend sowas. Und die Eltern wollten es nicht begraben, weil die Eltern, die wollten, dass gebetet wird. Und dann hat Bill Johnson und Bethel hat aufgerufen, weltweit zu Gebet für dieses Baby. Das war auch in den Medien, weil die Medien, die haben dann belächelt, die Medien haben die beschimpft, die haben da was weiß ich was alles gemacht. Gut, das tun die Medien gerne. Die leben ja von den schlechten Nachrichten, nicht von den guten. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Baby wurde dann nicht von den Toten auferweckt. Das war doch, ich glaube, ob es nicht eine Woche lang sich geweigert haben zu beerdigen, irgend sowas. Auf jeden Fall, das Baby wurde dann beerdigt und dann in etwa 2 Jahre danach, in etwa, kam die Mutter und die Eltern, die gingen an die Öffentlichkeit. Und die sagen Folgendes. Egal, was wir hin und her gesagt haben und welche Theologie wir alle verteidigt haben, der Grund ist, da wurde nicht geglaubt. Wäre geglaubt worden, wäre unser Kind heute am Leben. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir haben nicht geglaubt. Und weißt du, ich applaudiere diesen Eltern, die ehrlich genug sind und sagen, schau, das ist der Ist-Zustand unseres Herzens. Und ich sage den Leuten gerne Folgendes. Niemand will niemand verdammen. Verdammnis bringt uns ja nicht weiter. Mhm. Aber was uns auch nicht weiterbringt, ist nicht ehrlich zu sein mit dem Ist-Zustand des Herzens. Da bleiben wir stecken, genau da, wo wir sind, und es ändert sich nichts. Darum finde ich die Aussage so wichtig, dass du gesagt hast, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich ehrlich mal hineinschaue in mein Herz. Und als du das getan hast, was hast du da gesehen in deinem Herzen? Ich habe etwas gesehen, was eigentlich schon lange angeschaut werden wollte. Und dass das nur ich machen konnte. Und weil ich das nicht gelernt habe, ehrlich zu dem Zustand oder zu dem, wer ich bin, was ich denke, wie ich bin, weil ich das nie gelernt habe, dass das okay ist, wie es ist, ich darf es anschauen. Es war wie so etwas, was schon lange brach rumlag und sich danach gesehnt hat. In Liebe und Sanftmut, Geduld, es einfach anzuschauen, weil du guckst es ja an, um es zu umarmen, wenn du gut mit dir umgehst. Es ist gefährlich, diese Dinge zu ignorieren, zum Beispiel negative Gedanken, negative Worte in unserem Herzen. Was denkst du? Ja, und wie? Wenn ich sie ignoriere, dann ignoriere ich auch die Folge daraus. Das ist eigentlich die Welt, die wir uns dann schaffen. Mhm. Und das unbewusst einfach laufen zu lassen, da habe ich mir gesagt, als ich anfing damit, dass ich ehrlich zu mir selber bin und sage, ich will jetzt genau wissen, was in mir vorgeht. Ich will es umarmen. Ich will es lieben. Ich will es nicht mehr den Umständen überlassen, sondern ich nehme es in die eigene liebevolle Hand. Und da hat sich begonnen, dein Leben zu ändern auf diesem Weg. Ja. War dir bewusst, nachdem du, gut, du hast ein Verlangen gehabt, du hast die Entscheidung getroffen, das verstehe ich auch, weil ohne ein wirkliches Verlangen ändert sich nichts. Und du hast dann die Entscheidung getroffen, du willst das mal sehen. Und was tatst du dann einfach? Hast du dann ständig in dem Bewusstsein gelebt? Oder hat der Heilige Geist einfach da dir etwas getan? Wurdest du dir einfach immer mehr bewusst, wenn negative Worte aus dir herauskamen? Wie war da dieser Prozess? Der war relativ einfach, als ich anfing zu verstehen, dass ich die Macht habe, das, was da ist, zu ersetzen. Cool. Weil ich habe ja mein Leben lang gegen negative Dinge gearbeitet. Das, was ich nicht wollte, wollte ich weghaben. Ja, wie? Das heißt, ich will etwas weghaben und habe den Fokus auf dem, was weg soll und was passierte. Und das wusste ich nicht. Aber da das fühlte sich negativ. Du ein armseliges Leben gelebt, mein Lieber. Ja, das nicht wissend. Deswegen hat mir das ja auch so sehr geholfen, zu wissen, hallo, ich kann damit ganz anders umgehen. Und nur ich kann mich um mich kümmern. Das heißt, ich habe angefangen, selbst Verantwortung für mein Herz zu übernehmen und habe gemerkt, oh, da kommen die Gefühle rein, meine Gedanken kommen da rein. Das ist so ein ganzes Paket und um den Peter kümmert sich nur er selber. Aber es gibt nette Schlüssel dafür. Ersetzen. So dieses Bewusstsein, oh, ich will wirklich. Und ich kann einfach mal anfangen. Ich kann es einfach mal sehen und ich kann es umarmen. Und ich muss es nicht versuchen wegzumachen, weil das schaffe ich nicht. Ja, ich werde dann auch gar nicht müde dabei. Weil ich habe aufgehört, das wegzumachen. Ja. So, und in die Richtung, dass ich die Richtung mal eingeschlagen habe vor Jahren, nicht sehr viele Jahre her. Es fühlt sich nach länger an. Aber weil da so viel geschehen ist und es mir so gut tut, würde ich sagen, der Prozess muss nicht ewig dauern. Muss er nicht. Ja, ich denke, weißt du, also ich sehe die Sache eben vielmehr so, dass es ein Lebensstil wird. Mhm. Unser Leben ändert sich sehr schnell und sehr radikal, wenn wir achten auf die Worte und die Gedanken, die wir sprechen. Und die Worte sind die ausgedrückten Gedanken. Mhm. Und denk einmal, Jesus hat dir gewarnt sogar vor einem Vakuum. Jesus hat gesagt, wenn dein Dämon ausgetrieben wird und das bleibt alles leer, dann kommen 7 andere zurück und dann sind schlimmer. Vor einem Vakuum hast du gesagt, absolut. Ne? Absolut. Jesus hat gewarnt. Jesus hat davor gewarnt, das leer zu lassen. Niemand kann zwei Herren dienen. Du dienst einen wirst du lieben, den anderen wirst du hassen. Mhm. Ein Leerzustand, vor dem warnt die Bibel. Und das haben wir Christen auch viel falsch gemacht. Christen haben gesagt, du musst aufhören, Negatives zu denken. Die Bibel lehrt das nicht. Die Bibel lehrt uns, wie man richtig denkt. Die Bibel, Christen haben oft gesagt, hör auf, schlecht zu reden. Ja. Aber schau mal, wie klar. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Und dann haben wir einen Punkt gemacht. Und dann haben wir das Thema abgeschlossen. Und was haben wir gemacht? Wir haben unsere christlichen Freunde sehr oft dann versucht zu überzeugen, die Bibel sagt, du sollst kein negatives Wort reden, also hör auf, negativ zu reden. Aber das geht ja nicht. Das geht gar nicht. Es geht insofern nicht, weil jetzt legst du deinen Fokus wieder auf das, ich darf nicht negativ reden. Und auf das, was du deinen Fokus legst, das bekommt deine Aufmerksamkeit. Was deine Aufmerksamkeit bekommt, ergreift dein Herz. Was dein Herz ergreift, bestimmt dein Leben. Es ist eine simple Kettenreaktion. Schau, was die Bibel hier sagt. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Denn dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Mit anderen Worten, Gott sagt uns hier in seinem Wort, in der Bibel, dass wir die Worte auswechseln sollen. Da, wo du früher gesagt hast, ständig über deine Krankheit geredet hast, redest du jetzt darüber, was Jesus am Kreuz für deinen Körper getan hat. Wo du ständig geredet hast darüber, wie du dir nichts leisten kannst, redest du jetzt darüber, was Jesus für dich bereits alles bezahlt hat und er dir alles geschenkt hat. Wo du früher ständig darüber geredet hast, wie schwarz die Zukunft ist, redest du jetzt darüber, wie herrlich es ist, mit Jesus in die Zukunft zu gehen, weil das Licht in dir scheint und das ist stärker als die Finsternis. Und darum, wir müssen die Dinge auswechseln. Wir müssen anfangen, das zu sagen, was Gott über jeden einzelnen Umstand von uns sagt. Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Bereich deines Lebens gibt, wo Gott nichts zu sagen hat. Mhm. Also über alles was zu sagen, über deine Ehe, über deine Zukunft, über deine Versorgung, über deine Kinder. Er hat über alles etwas zu sagen. Warum können wir das nicht einfach auch sagen, was er sagt? Ich glaube, es würde helfen, wenn wir vielleicht die einzelnen Punkte ausarbeiten. Ich glaube, es könnten zwei sein. Wie finde ich raus, was Gott alles sagt? Lese ich die Bibel einmal durch oder kaufe ich mir gute Bücher oder höre ich mir die richtige Predigt an? Wie finde ich raus, was Gott über mich denkt? Gute Frage. Vielleicht soll ich mal ein Buch drüber schreiben. Ja, ich packe. Wir können es auf die Liste schreiben. Aber ja, ist eine sehr gute Frage. Ich meine, logisch, eine der wichtigen Dinge ist es, dass wir die Bibel durchstudieren, wer wir in Christus sind. Mhm. Weißt du, ich habe heute gelesen in der Mirror Bible, in meiner stillen Zeit, habe ich heute gelesen, und das hat mir so gut gefallen, Jesus is the PIN code. Mhm. Jesus ist das Passwort. PIN code ist, weißt du, so wie das Passwort. Ja, ja. Passwort, das, dann geht mein Handy auf. Oder? Eintrittscode. Genau. Ja. Also ja. PIN-Code ist, wenn du einen Code eingeben musst, dann geht die Tür auf, dann geht das Handy auf, dann geht der Koffer auf. Und die Mirror drückt das so schön aus, Jesus ist das Passwort. Er ist der PIN-Code. Ohne Jesus geht nichts auf, aber mit Jesus geht alles auf. Ja. Und ich habe das so schön gefunden. Und ich glaube, man muss anfangen, wirklich die Bibel zu studieren. Was sagt Jesus, wer ich in Christus bin? Nicht, was sagt Jesus, wer ich bin. Was sagt Jesus, wer ich in Christus bin? Mhm. Denn ab sofort sieht Gott mich nicht mehr als Reinhard. Er sieht mich als Reinhard in Christus. Und da ist der Schlüssel für mich, Peter. Und jeder kann die Bibel durchstudieren und herauszufinden, was die Bibel sagt, wer ich in Christus bin und was ich in Christus habe. Das müssen wir von der Bibel herausfinden. Was bin ich, was habe ich in Christus? Und dann beginne ich diese Dinge auszusprechen, weil es die Wahrheit ist. Ich bin gesegnet mit jedem geistigen Segnung in der Himmelswelt. Das heißt, heute ist ein gesegneter Tag, egal welche Umstände kommen. Und was tun wir? Ach, heute wird ein schwieriger Tag. Ich habe so viele schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich fühle es gerade auch noch. Ja. Ich glaube, was du gerade zitiert hast, ist Epheser, oder? Epheser 1, Vers 3. Ich weiß nicht, hattest du die mal durchgezählt, wo, in welchem Brief die meisten in Christus vorkommen? Im Epheserbrief. Im Epheser, ja. Mhm. Also, als ich so in meiner schwierigen Zeit war, rauszufinden, wieso, weshalb, warum, ein bisschen konfus war, hat mir ein Ratschlag richtig geholfen. Vielleicht hilft es dir auch. Kannst ja mal überlegen, ob du das auch möchtest, der du gerade zuhörst. Ich habe mir eine Bibel gekauft. Und ich hatte 4, 5 Jahre die Bibel nicht mehr angefasst, weil er durcheinander war. Und dann kaufte ich mir die schöne, alte, schwarz-weiße Lutherbibel. Und dann kaufte ich mir einen roten Stift, ein Lineal und habe einfach das Neue Testament ab Apostelgeschichte, glaube ich, angefangen und unterstrichen die Worte in Christus, durch Christus, mit Christus. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, ich habe das alles schon mal gelesen. Das war mir nie bewusst. Mhm. Aber mit dem Gedanken, dass ich in Christus bin und dass diese Aussage über mich getroffen wurde, das hat mein Leben verändert. Aber nicht mit einem Mal und es ist vorbei, sondern es ist wie eine Quelle, aus der ständig durch den PIN-Code Leben geschöpft werden kann. Jeden Tag. Immer und immer und immer und immer. Weißt du, manchmal stelle ich mir die Frage, wie muss Gott sich fühlen? Gott hat ein Riesenopfer gebracht, seinen eigenen Sohn für uns dahin zu geben. Mhm. Jesus hat ein großes Opfer gebracht, sein eigenes Leben für uns hinzugeben. Alles, damit wir jetzt in Christus sein können. Ja. Und wir deklarieren sehr oft, was wir in uns sind, das muss dem Vater doch schmerzen. Es muss dem Vater doch wehtun, wenn er zu mir sagt, der Heilige in Christus, und wir sagen, ach, ich bin noch so versagend. Ständig versage ich. Wie muss das ein Stich sein im Herzen des Vaters? Der sagt, ich habe gesagt, du bist heilig. Warum sagst du, du bist unheilig? Ihr kennt ja viele, die mich seit Jahren kennen, die mir da zuhören, seit vielen Jahren. Ihr habt ja gehört, wie das bei Daniel war. Der Daniel hat permanent über sich Dinge ausgesprochen, die negativ waren. Und dann kam einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich diesen Mann liebe, muss ich was tun. Und ich habe gesagt, Daniel, es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst aus bei mir oder du redest nicht mehr so über dich. Du hast keine andere Wahl. In meinem Haus wirst du nicht dich ständig permanent verfluchen. Entweder redest du über dich genauso wie Gott redet oder du ziehst aus. Was willst du? Und das war für ihn ein Aufwacherlebnis. Er liebt es, bei uns zu wohnen. Er hat es total genossen. Er lebte ja 6 Jahre lang in meinem Haus, zuerst in einer sehr kleinen Wohnung. Und für Daniel war das ein richtiges Aha-Erlebnis. Weißt du warum? Er war sich nicht bewusst, Peter. Ja. Er war sich nicht bewusst, welche Worte da permanent in seinem Mund kamen. Eine Liebestat war das, richtig? Mhm. Ich meine, er wusste ja, dass du ihm Gutes tust damit. Er musste es so klar hören, oder? Er musste es so klar hören, weil er sich nicht bewusst war. Ja. Er war sich gar nicht bewusst. Das war so eine Gewohnheit von ihm, so ein Lebensstil. Er war sich nicht bewusst, dass er da was Falsches macht. Wir haben 3 Episoden bereits aufgenommen. 17 Minuten machen wir beim nächsten Mal noch weiter. Und dann irgendwann müssen wir sie auch zum Abschluss bringen. Machen wir. So machen wir es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, das ergreift euch, dass ihr bewusst werdet, welche Worte kommen doch aus meinem Mund. Und mit diesen Worten kann ich kreieren und schöpfen. Ich schaffe mir die eigene Welt. Und ich hoffe, du schaffst dir eine gute Welt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.